Gilad Atzmon, der wandernde Wer? Eine Studie jüdischer Identitätspolitik. Übersetzung Andreas Schmidt, Einer Schlereth. Zweite Auflage, 2012, Zambon Verlag, Frankfurt am Main. Gelesen von Chris. Vorwort des Verlages. Ein Gespenst geht um in Europa. Gilad Atzmons neues Buch führt nicht nur zur üblichen und schon zu erwartenden Reaktion der unverbesserlichen Kollaborateure und Leugner der Verbrechen des Zionismus, sondern diesmal schaffte er es sogar, die unverdächtigen Gutwilligen zu erregen, darunter sogar einige Palästinenser. Die öffentliche Meinung ist heute gerne bereit, Kritik am Islam zu akzeptieren und auch zu befürworten. Seit einiger Zeit ist es auch gestattet, das Christentum zu kritisieren. Aber die geringste Kritik am Judentum stellt ein Tabu dar. Wer nicht nur den Zionismus, sondern etwa auch jenen Teil des jüdischen Denkens und der jüdischen Religion zur Diskussion stellt, worin der Zionismus offenkundig seine ideologische Grundlage hat, wird seine Äußerungen umgehend als verabscheuungswürdig und als ein unerlaubtes Beispiel für Antisemitismus ringsum verurteilt sehen. Wenn in Italien ein Muslim, der Journalist Magdi Alam, seine eigene Religion verdammt, wird er umgehend mit hohen Würden belohnt, zum Beispiel im Chefsessel des Corriere della Sera, und im Vatikan vom Papst höchstpersönlich vor laufender Kamera getauft. In Deutschland die Feministin Nekla Kelek wurde zur Belohnung für ihre Abschwörung vom islamischen Glauben sofort von der Regierung in die Deutsche Islamkonferenz als Expertin und Vertreterin der islamischen Seite berufen, um bei der Herstellung und für die Erhaltung der friedlichen Koexistenz unter den Religionen in Deutschland zu dienen. Bereits in der Einleitung beweist der Autor seinen Sinn für Humor, der ein Charakteristikum der jüdischen Tradition darstellt. Deshalb würden wir uns freuen, wenn das vorliegende Buch, das erklärt, wie und warum Gilad Atzmon sich zum Antizionisten entwickelte, durch eine weite Verbreitung den ihm gebührenden Erfolg finden sollte. Mein Großvater, so beginnt Gilad Atzmon, war ein charismatischer, poetischer Veteran des zionistischen Terrorismus. Atzmon wurde 1963 geboren. Seine Jugend ist typisch für einen Jungen, der nach dem Sechstagekrieg im damaligen israelischen Klima des Optimismus und eines Gefühls von Allmacht aufwuchs. Wie seine Altersgenossen durchlief er eine schulische Erziehung, deren Ziel es war, den jungen Menschen eine unkritische, rassistische und chauvinistische Weltsicht einzuimpfen. Diese Form der Bildung erfuhr ihren Höhepunkt während seines Militärdienstes im Südlibanon, in den moralischsten Streitkräften der Welt. Kurz bevor Gilad Atzmon in den Libanon fuhr, hörte er in einem Nachtprogramm zum ersten Mal den Jazz von Charlie Parker. Wie vom Blitz getroffen, begann jetzt eine Reise, die ihn nicht nur zum Berufsmusiker und Jazzer, sondern auch zum Aktivisten und Schriftsteller machen sollte, zu einem Menschen, der sich bemüht, die jüdischen Stammesbande zu durchbrechen. Ich ließ hinter mir, dass ich Teil des von Gott ausgewählten Volkes bin und wurde somit ein ganz normaler Mensch. Dieser Weg sollte sich als steinig erweisen, da Atzmons starker Sinn für Selbstkritik sowie das Studium der Mechanismen des Unbewussten ihm keine Ruhe ließen. Als er bereits ein kritischer und unabhängiger Denker zu sein glaubte, entdeckte er dank der Lektüre von Otto Weininger, dass die Wirklichkeit, über die er schrieb, also seine Beobachtung hinsichtlich der Juden, der jüdischen Identität und den Israelis, von seiner eigenen Realität gar nicht so weit entfernt waren. Im Spiegel erkannte er sein Gesicht und bemerkte mit Entsetzen, dass ich der jüdischen Identität, die auch in mir steckt, auf den Grund ging. Der gegen ihn gerichtete, abgegriffene, weil oft so wiederholte Vorwurf des Antisemitismus hat seine Ursache gewiss in solch unbequemen und ketzerischen Aussagen wie dieser, aber auch in Atzmons Dekonstruktion der zionistischen Identität, wenn er in klarer, schwer zu widerlegender Begrifflichkeit seine Ausflüge ins Seelenleben des ideologischen Judaismus und Zionismus macht. Was nun gerade den Antisemitismus betrifft, kommt Atzmon, der sich auf Shlomo Sanz, die Erfindung des jüdischen Volkes, stützt, zu folgendem Schluss. Wenn also die Juden keine Rasse darstellen, sondern ein Amalgam verschiedener Völker und Ethnien sind, die von einer nationalen Bewegung auf einer mythologischen Basis kooptiert wurden, aber nichts mit den Semiten zu tun haben, dann folgt daraus, dass Antisemitismus ein nichtssagender Begriff ist. So wäre es auch, merken wir an, wenn der real existierende Antisemitismus nicht gegen die arabische Bevölkerung mit den handfesten Waffen der Ignoranz, der Vorurteile und der grausamen Aggression mittels Phosphor, Napalm und Drohnen vorginge. Daher sollten alle diejenigen, die um den Zionismus zu verteidigen, nach allen Seiten die diffamierende Keule des Antisemitismus-Vorwurfs schwingen, ihre Kritik tatsächlich gegen den Westen und Israel richten, die erwiesenermaßen die Hauptfeinde der Befreiungsbewegungen der arabischen Völker sind. Genauso wie die Juden unter den Israelis hauptsächlich aus Europa und Zentralasien stammen, unter ihren Vorfahren die Khazaren, sind die Palästinenser nicht nur Semiten, sondern auch als die einzigen Nachkommen, zum Teil mit arabischem Einschlag, der biblischen Juden in Palästina zu betrachten. Wenn wir zu wissen glauben, was der Zionismus darstellt, müssen wir feststellen, dass dieses Buch schon ab seiner ersten Seite uns verunsichert. Mit seinen treffsicheren Feststellungen und einer schlüssigen Logik stellt Atzmon das Thema in einen weiteren, besorgniserregenden Zusammenhang und meint, der Zionismus sei eine ernste Bedrohung für die Welt und beinhalte eine globale Bewegung auf der Basis von Stammesdenken. Nachdem Atzmon differenziert jene Juden beschreibt, die sich seiner Ansicht nach harm und ahnungslos als solche bezeichnen, da sie die jüdische Religion praktizieren, dann jene betrachtet, die sich als Personen mit zufälligerweise jüdischer Abstammung verstehen, befasst sich Atzmon ausführlich mit denjenigen, die ihr Judentum, das heißt Jüdischkeit als säkulare Ideologie im Unterschied zum herkömmlichen Judentum, ihr Judesein an erster Stelle und vor alle anderen Eigenschaften setzen. Diese zeichnet er als Juden der dritten Kategorie. So schrieb Weizmann, ein assimilierter Jude, der wie viele andere bemerkt hatte, dass die Assimilation die jüdische Identität vernichten könnte am Anfang des 20. Jahrhunderts, Zitat, es gibt keine französische, englische, deutschen oder amerikanische Juden, sondern nur Juden, die in Frankreich, England, Deutschland oder Amerika leben, Zitat Ende. Gerade als Antwort auf die Angst der Assimilierung entstand der Zionismus. Er war seit seiner Entstehung geprägt durch den Widerspruch zwischen der Überzeugung der Abgrenzung und des Andersseins einerseits und andererseits dem erklärten Wunsch, wie die anderen zu sein. Wie die anderen sein, gewiss, aber anderswo, eben in Israel, wo man hoffte, die Jüdischkeit, diese jüdische Identität, erhalten zu können, die sich aus dem Anderssein speist, das mit der göttlichen Auserwähltheit verschmolzen ist. Entsprechend Weizmann und seinen ideologischen Nachfolgern soll es gerade diese Eigenschaft einer einzigartigen jüdischen Identität sein, die ihre Assimilation in den verschiedenen Ländern ausschließt. Der Jude müsste seiner Ansicht nach auf ewig unter den Völkern fremd bleiben, fremd aufgrund seiner biologischen Eigenschaften, da, so Weizmann, sein Blut, sein Körper, sein rassischer Typus jüdisch seien. Diese Thesen vertritt auch Jabotinsky, der Weizmanns Theorie aufnahm und erweiterte. Anmerkung: Wladimir Zev Jabotinsky lebte von 1880 bis 1940, rechter Zionist, Gründer der jüdischen Legion im Ersten Weltkrieg, danach der extremistischen Beta-Jugend, Leiter der Terrororganisation Irgun bzw. Etzel ab 1937, Bewunderer Hitlers und Freund von Mussolini. Berühmt ist auch seine Äußerung Italien für Mussolini, Deutschland für Hitler und Palästina für Jabotinsky. Atzmon bemerkt, dass der biologische Determinismus allgemein als überholte Ideologie betrachtet wird, nur die Zionisten, die Israelis und sogar die sogenannten sozialistischen Juden immer noch am Blut als wesentlichem Grundsatz ihres Denkens festhalten. Es gilt festzuhalten, dass diese Ideologien vor dem Auftreten des Nationalsozialismus zum Teil auch als Reflex auf antisemitische Ideologien entstanden sind und dann im Nationalsozialismus, wie absurd und widersinnig dies auch auf den ersten Blick scheinen mag, zeitweise und zum Teil sogar günstige Bedingungen zur Förderung des zionistischen Ziels, der Gründung eines jüdischen Staates in Palästina fanden. Zur Erreichung dieses Ziels wäre nämlich die Zionisierung der deutschen Juden sehr nützlich gewesen. Eine Zionisierung, die vor dem Erscheinen der Nazis keinen Erfolg hatte, weil die deutschen Juden es mit überwiegender Mehrheit vorzogen, in ihrem deutschen Vaterland zu leben, anstatt nach Palästina auszuwandern. Aber das ist eine andere Geschichte. Wichtig ist, dass die zionistische Führung im Nationalsozialismus, Zitat nach Moshe Beilinson, eine nicht wiederkehrende Gelegenheit, um unsere Bewegung aufzubauen und wachsen zu lassen, Zitat Ende, sah, und laut Ben-Gurion, zitiert nach Tom Segevs in die siebte Million, eine fruchtbare Kraft war. Die Nähe zwischen nationalsozialistischer und zionistischer Ideologie ist verblüffend. Die Zionisten teilen die Meinung der Antisemiten, dass die Juden durch ihr biologisches Erbe verdammt seien, sich von den Völkern, in denen sie leben, zu unterscheiden. Der einzige Unterschied zwischen den Rassisten beider Richtungen besteht darin, dass bei den einen die reine Herrenrasse die teutonische, bei den anderen die jüdische ist. Dass der Zionismus vom Antisemitismus am Leben gehalten wird, diesem Mythos der ewigen Verfolgung, sieht man heute auch an der besonderen Sorge, mit der sich Zionisten der Pflege der Statistiken widmen, die den Anstieg eben jenes Antisemitismus beweisen sollen, dessen größter tatsächlicher Verursacher sie selbst heute sind. Der Holocaust, schreibt Atzmon, erwies sich paradoxerweise als zionistischer Sieg. Um fortzufahren, und wenn nicht ab und zu einmal eine Synagoge angezündet würde, wäre der Mossad bereit, eine abzubrennen. Anmerkung 2: Um die irakischen Juden, die nicht gewillt waren, ihre irakische Heimat zugunsten des neu gegründeten Israels aufzugeben, zu überzeugen, zündeten israelische Agenten im Namen der Operation Ali Baba eine Bombe in der jüdischen Synagoge von Bagdad. Siehe auch Raviv Melman, Every Spy a Prince und Haulam Hayes vom 20. April 1966, The Black Panther Magazine vom 9. November 1972, Habas Shiblak, The Lure of Zion, Al-Zaki Press, London 1986, G.N. Giladi, Discord in Zion, Scorpion, London 1990. Die von den Zionisten organisierten Auschwitz-Reisen junger Israelis verfolgen ebenfalls das gleiche Ziel. In treffender Weise kreist Atzmons Analyse um das seiner Ansicht nach in Israel heute kultivierte prätraumatischen Stresssyndrom. In diesem Zusammenhang ist auch der seit 1967 zu beobachtende Aufstieg des Holocaust zur neuen Religion der zionistischen Sippe zu sehen. Wie Norman Finkelstein in Die Holocaust-Industrie schreibt und Atzmon dabei zitiert, ist daraus ein florierendes Gewerbe geworden, das sich auf ein finanzielles globales Netz stützt, weltweit von Gesetzen geschützt wird und nicht öffentlich kritisiert werden darf. Gemäß unserem Autor ist jenes Syndrom so alt wie die Juden. Weil gerade die Bibel die Juden in einen besonderen Status von prätraumatischem Stress versetzt und ihnen eine ständige Angst vor dem Judenmord, dem Judäozid, eingejagt habe, und die jüdische Welt als instabil und ständig in Erwartung eines jederzeit bevorstehenden Unglücks beschreibe. Nach Atzmon stellt der Zionismus keine Kolonialbewegung dar, die Interesse an Palästina hat, denn in Zion leben ist nur eine der Optionen, welche die zionistische Ideologie bietet. Und Israel sei nur ein vorübergehendes territoriales Element dieses Zion. Der Zionismus verfüge nicht über einen genauen geografischen Kern. Es sei nicht klar, wo er seine Entscheidungen trifft. In Jerusalem, in der Knesset, bei Mossad, in den US-Büros der Anti-Defamation League oder an der Wall Street. Das System funktioniere anders, und zwar verschlungen, kollektiv und vernetzt. Die Palästinenser sind also nicht nur Opfer der israelischen Besatzung, sondern einer besonderen politischen globalen Entität, in dessen Namen die Juden der dritten Kategorie Palästina in einen jüdischen Bunker umgewandelt hätten, in dem sie ihre eigene jüdische Identität verteidigen würden. Dies vollzieht sich mit der militärischen Hilfe der Westmächte, insbesondere den USA, die sich zu einer Art missionarischer Streitmacht des Zionismus verwandelt haben, die sich vor allem gegen die muslimische Welt richte, diesem Opfer der Ideologie der interventionistischen Moral, der neuen Bibel des westlichen Expansionismus. Es ist also absolut nicht notwendig, dass die Juden der dritten Kategorie nach Palästina auswandern. Im Gegenteil, sie sind viel nützlicher, wenn sie dort bleiben, wo sie sich jetzt befinden. Atzmon zitiert in diesem Zusammenhang den Mossad-Aussteiger Viktor Ostrowski und erklärt die Figur des Sayan, ein Assistent, das heißt in Bezug auf die Arbeit des Mossad. Dessen Haupteigenschaften sind 100% Jüdischkeit gepaart mit der Bereitschaft, das Land, dessen Bürger er ist, um seiner Ergebenheit gegenüber der Idee weltweiten jüdischen Gemeinschaftsgeistes willen, zu verraten. Auf der Welt, erklärt Atzmon, gibt es tausende Sayanim, und die Aufgaben, die sie für zionistische Ziele und den Mossad durchführen, sind vielseitig und sehr bedeutend. Zwei Namen könnten für alle stehen. Der zionistische Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman, dessen Lehre unterschwellig sagt, dass die Juden mehr als andere vom ungebändigten Kapitalismus und von freien Märkten profitieren. Oder der berüchtigte Neokon Paul Wolfowitz, der geniale Planer einer Strategie, mit der in den 90er Jahren die US-Interessen und die des globalen Zionismus in einem gemeinsamen Projekt vereint werden sollten. Wenn auch rückblickend die Kriege, die aufgrund dieser Doktrin geführt wurden, im Grunde genommen den USA mehr schadeten als nutzten, so sind doch der Zionismus und der jüdische Staat daraus siegreich hervorgegangen. Aber genau diese Dynamik wurde bereits seherisch von dem Verkünder des Zionismus, Theodor Herzl, beschrieben. Darin liegt die besondere Strategie des Zionismus: mit aller Macht die gegenwärtige Supermacht vor den eigenen Karren zu spannen. Die subtile Dekonstruktion Atzmons der Ideologie des Jüdischseins und der jüdischen Identität trifft und entlarvt deren innere Zweideutigkeiten, Verlegenheiten und Widersprüche. Dass er damit ins Schwarze trifft, beweist die Tatsache, dass alle politischen Gruppierungen von rechts, links, der Mitte, Zionisten und Antizionisten, Sozialisten, Marxisten, Juden verschiedener Ausrichtung nun und zum guten Schluss solidarisch und übereinstimmend Atzmon angreifen und dämonisieren. In der Treue zu ihrer Sippe halten sie trotz ideologischer Unterschiede immer zusammen. Woher kommt so viel Hass? Fragt er sich. Das religiöse Judentum beiseite lassend, zeigt Atzmon die Unfähigkeit der säkularen jüdischen Identität, eine durchdachte Grundlage universeller menschlicher Werte und eine echte philosophische Einsicht zu entwickeln. Er begründet das mit der Doktrin des Moses Mendelssohn, dieses progressiven Denkers des 18. Jahrhunderts. Nach dessen Auffassung sollte der Jude seine eigene Sonderstellung als von Gott auserwähltes Wesen im privaten Leben finden. Im öffentlichen Leben dagegen sollte er sich jedoch als Goy, als Nicht-Jude, verhalten. Mendelssohn verurteilte den integrierten Juden der Diaspora zu einem schizophrenen Leben, ohne zu ermessen, welch weitreichende Auswirkungen der darin notwendig begründete Konflikt zwischen dem kosmopolitischen Individuum und seinem jüdischen Vaterland hervorrufen sollte. Dieser scheinbar pragmatische Verhaltenskodex hatte seine Ursache in einem doppelten Betrug: einem jüdischen Selbstbetrug und einem Betrug gegenüber den Goyim, das heißt nicht Juden. Die assimilierten Juden der Diaspora definierten sich also entlang einer Dialektik der Negation, vor allem nach dem, was sie eben nicht waren. Keine Amerikaner, Franzosen oder was auch immer, sondern eben anders. Irgendwie unerklärbar anders. Von den Zionisten wurden sie umgekehrt als identitätslose, neurotische Karikaturen betrachtet, denen sie eine Rückkehr nach Israel ins Vaterland anboten. Ein Vaterland, das sie erlösen und heilen und ihnen eine neue Identität schenken würde, so dass sie, die Assimilierten, endlich normale Menschen würden. Das aber fand nicht statt, weil, wie Atzmon beanstandet, das erste Opfer der Dialektik der Negation, das ethische Denken sei. Statt zu versuchen, sich selbst zu verstehen, konzentriert man sich lieber darauf, sich von den anderen und dem Allgemeinen abzugrenzen. Deshalb wurden Begriffe wie Ethik, Demokratie, Frieden, Befreiung niemals so oft wie heute wiederholt, dabei aber nur noch als Vorwand verwendet, um gerade diejenigen Kriege zu rechtfertigen, zu denen der Westen von Israel angestiftet wird. Wer die Dialektik der Negation verinnerlicht, ist nicht fähig, sich dem anderen gegenüber zu öffnen, mit diesem anderen Frieden zu schließen, weil vom Standpunkt der Negation aus Aussöhnung notwendig Vernichtung, nämlich Vernichtung der Identität, bedeutet. Der Versuch, den Nächsten zu verstehen, bringt die Gefahr des Identitätsverlustes mit sich, wie die vielen amerikanischen und europäischen Juden beweisen, die sich in den letzten Jahrhunderten für Frieden und Assimilation entschieden und ihre eigene jüdische Identität abgelegt haben und somit in der Masse verschwunden sind. Der Schritt von der Dialektik der Negation zu einer Politik des Hasses ist insofern nicht weit. Der Zionismus hat nun sein Gegenüber, den anderen, abgeschafft und in Israel wieder das Städtel ins Leben gerufen und sich genau wieder in ein Ghetto eingeschlossen, einen Ort, wo die Juden ihre eigenen Symptome zelebrieren und sich selbst aufgrund ihrer Eigenschaften oder besser gesagt aufgrund dessen, was sie zu sein glauben, lieben können. Aber wie das Ghetto zeigt dieser neue Ort alle Anzeichen der Anormalität und es bleibt die nicht zu lösende Dichotomie eines Kampfes zwischen atavistischem Stammesdenken und dem universalistischen Versprechen von Öffnung und Toleranz, ein Konflikt, der sich für die heutigen Anhänger der jüdischen Identität zu einem enormen Zustand allgemeiner Phobie ausgewachsen hat. In der Tat ist die der Ghetto-Mentalität inhärente Kultur schuld am jüdischen Leid. Was die Israelis betrübt, gar quält, so Atzmon, sei nicht der Gedanke, vielleicht nicht ethisch zu sein, sondern die Idee, als unethisch angeprangert zu werden. Je mehr sie ihre Sicherheit in der Abschottung suchen und je mehr sie um sich herum den Tod sehen, desto weniger fühlen sie sich, wie in einem Teufelskreis gefangen, dem Rest der Menschheit ähnlich. Und während die Diaspora aktiv Israel unterstützt, wollen immer mehr Israelis aus dem Land fliehen. Aber der Kreis schließt sich ohne Erlösung. Die göttliche Auserwählung, die in der jüdischen Religion, falls sie richtig interpretiert wird, ein Modell ethischen Verhaltens und einer moralischen Spannung herstellen soll, um den göttlichen Auftrag verwirklichen zu können, wird dagegen zur Strafe. Es gibt kein humanistisches jüdisches Erbe, weil das Judentum und die jüdische Ideologie sich auf Regeln atavistischen Stammesdenkens stützen und somit jedweder universalen Ethik ermangeln. Und was die Bibel angeht, zitiert Atzmon einige Passagen, die sehr wohl sowohl auf den Raub des palästinensischen Bodens 1948 wie auch auf das neulich stattgefundene Massaker in Gaza zu beziehen sind. Es besteht kein Zweifel, so Atzmon, unter den biblischen Gelehrten, dass die hebräische Bibel regelrecht unethische Vorstellungen enthält, von denen manche als Aufforderung zum Völkermord zu verstehen sind. Auch wenn die Mehrheit der Israelis nicht als gläubig bezeichnet werden kann, muss man leider feststellen, dass der Geist dieser Anstiftungen zu Gewalt und Mord in den politischen Diskurs der Israelis sowohl rechts wie links eingedrungen ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass im biblischen Kontext die Gewalt in Gottes Namen verübt wurde, während heute, wie Atzmon hervorhebt, die Juden in ihrem eigenen Namen morden. Dieser mörderische Eifer ruft ein prätraumatisches Stresssyndrom hervor und wird zugleich, wie Freud lehrt, auf die Opfer projiziert. In diesem Falle die Palästinenser und jeden, der sich sonst noch der jüdischen Identität entgegenstellt oder, wie Weininger schreibt, wir hassen in dem anderen das, was uns in uns selbst nicht gefällt. Das heißt, je verzweifelter und wehrloser die Palästinenser sind, desto erbarmungsloser werden ihre israelischen Peiniger. Und je erbarmungsloser diese zuschlagen, desto mehr werden sie vom sogenannten Terrorismus terrorisiert. Somit schließt sich unabwendbar und erbarmungslos das Gefängnis, in dem die Israelis entschieden haben, sich zu verschanzen.